herzlich willkommen bei Happy Kids. Wie bereits besprochen, wollen wir auch heute über Überforderung reden. Jedoch nicht unbedingt über die Überforderung der Kinder, sondern über eure Überforderung. Wie es euch geht im Alltag mit den Kindern, in der Erziehung und. Kennt ihr auch das Gefühl, wenn dauernd gerufen wird, Mama, Mama, Mama oder Papa, Papa, und dann wird geschrien und geweint und ihr merkt schon, wie es bei euch brodelt und brodelt. Die Nerven langsam schwinden und die Wut einfach ans Tageslicht kommt. Was da genau passiert in eurem Körper, könnt ihr in eurer Amygdala sehen. Dies ist ein Teil im Gehirn, der so aussieht wie eine Mandel und auch deswegen Mandelkörper bezeichnet wird. Er ist zuständig für die Reaktionen, wenn ihr Stress habt oder Aggression, Wutausbrüche. Er ist dafür da, dass ihr wegrennt, wenn ihr einen Löwen seht. Also, er aktiviert den Sympathikus. Nun fragen wir uns, warum können wir den nicht einfach entfernen, diesen Teil? Schließlich sehen wir keine Löwen mehr. Naja, er ist schließlich auch dafür da, dass wir Lustempfinden haben und auch einen Sexualtrieb verspüren. Also wäre es doch etwas schlecht, die Amygdala einfach zu entfernen. Naja, aber nun gehen wir mal wieder zurück auf unsere Problemchen oder Probleme, die wir dann auf unsere Kinder projizieren. Was auch ganz interessant ist zu wissen, wenn ihr an eure Wutausbrüche oder Stressreaktionen denkt oder die von euren Kindern. Die Amygdala ist dann aktiviert, wenn der Präfrontalkortex weniger arbeitet, beziehungsweise der Präfrontalkortex arbeitet weniger, wenn die Amygdala mehr arbeitet. Nun fragen Sie sich mal, für was der Präfrontalkortex zuständig ist. Fürs logische Denken. Also, versteht man nun, warum wir einfach absolut keinen logischen Gedanken fassen können und uns der nächste Schritt absolut egal ist, wenn wir wütend sind oder gestresst sind. Da reagieren wir einfach, ohne nachzudenken. Naja, der Präfrontalkortex arbeitet halt nicht. Wir die Karten auf den Tisch. Man hat herausgefunden, dass mindestens 87.000 Mädchen und Jungen verhaltensauffällig in Schulen sind, in deutschen Schulen. Was heißt verhaltensauffällig? Naja, sie spazieren einfach aus dem Unterricht heraus, haben keinen Respekt vor den Lehrern. Ihnen ist egal, was es für Folgen hat, wenn sie sich gegenseitig piesacken, reinrufen, am Handy die neuesten angesagten Meldungen verfolgen oder sich selbst sogar verletzen. Nun kommt auch noch die Anschuldigung der Lehrer, dass vor allem die Eltern dafür verantwortlich sind, dass Mädchen und Jungen so verhaltensauffällig geworden sind, beziehungsweise so viele. Mütter und Väter fühlen sich einfach oft viel zu überfordert. Woher kommt also diese Überforderung? Naja, Mama und Papa haben verschiedene Rollen. Sie müssen Mama und Papa sein. Sie müssen aber auch in der Arbeit funktionieren, den Haushalt regeln, und, und. Da ist es ganz klar, dass sie einfach mal verunsichert sind. Machen sie es richtig? Sind sie in ihrer Rolle als Mama und Papa gewachsen? Sollten sie so handeln? Durch diese Verunsicherung geraten sie ganz schnell in Frust und dadurch entsteht Wut und Überforderung. Sie sind sauer über sich selber, sie wissen nicht mehr heraus, sie wissen nicht mehr ein und aus. Und so kann es ganz schnell zu Wutausbrüchen kommen. Wie können wir nun diese Wutausbrüche vermeiden oder sie nicht an unseren Kindern auslassen, die ja eigentlich nicht so viel dafür können? Naja, zum einen, wenn es die Situation ermöglicht, können wir in einen anderen Raum gehen, Fenster aufmachen und einfach mal von 10 runterzählen. Oder wir nehmen das Telefon in die Hand und rufen einen Freund an, eine Freundin an und weinen uns aus. Wenn es gerade sehr intensiv ist und man wirklich stinksauer ist und nicht weiter weiß, haben Sie vielleicht Hilfe da, Oma und Opa. Ansonsten rufen Sie einen Babysitter an oder fragen, ob Ihr Partner Ihnen helfen kann. Und dann nehmen Sie sich Zeit für sich. Laufen Sie, gehen Sie joggen, gehen Sie spazieren oder meditieren Sie. Kommen Sie zu sich selber und nehmen Sie sich die Zeit für sich. Denn das ist sicher besser als einen gehörigen Wutausbruch an die Kinder auszulassen. Aber was haben eigentlich jetzt diese Wutausbrüche mit den verhaltensauffälligen Kindern zu tun? Na, indirekt gehören sie auf jeden Fall zusammen. Denn Kinder merken, dass man nicht mehr kann, dass man kaputt ist, dass man müde ist. Und sie können so auch sehr gut das bekommen, was sie wollen. Denn schließlich fragen sie nach und fragen sie nach und fragen sie nach. Und irgendwann ist ein Elternteil, das einfach überfordert ist, nicht mehr bereit zu diskutieren und gibt nach. Dadurch lernen unsere Kinder nicht mit Grenzen umzugehen. Zudem lernen sie auch keine Empathie. Denn schließlich erhalten sie immer das, was sie wollen. Und das ist ja auch gut so. Doch bringt es unsere Kinder wirklich weiter? Oder erziehen wir dadurch nur Tyrannen? Überhaupt so weit? Überall lassen wir uns helfen. Wir holen eine Putzfrau. In der Arbeit haben wir Assistenten, arbeiten im Team und, und. Aber in der Erziehung, da lassen wir uns nicht reinreden. Denn das wäre ja eine große Schwäche, wenn wir unsere Kinder nicht mehr unter Kontrolle haben. Dabei gibt es bereits unzählige Möglichkeiten, die uns helfen können. So gibt es zum Beispiel Vertrauenslehrer in den meisten Schulen oder auch spezialisierte Experten, die als Elternberater ihnen helfen können und sie unterstützen können. Was ist wichtiger? Ein Haufen Wäsche, der noch wartet und von der Putzfrau erledigt werden muss? Oder ein verhaltensauffälliges Kind, das weiterhin Probleme macht, selber Angst hat, unsicher ist und sie aber auf ihrem Stolz beharren wollen? Dies soll auf gar keinen Fall eine Anprangerung sein gegenüber die Eltern. Denn schließlich kein Elternteil ist als Eltern geboren worden. Wir kommen alle einfach so plötzlich in diese Rolle und müssen erstmal damit versuchen umzugehen. Zusammen und gleichzeitig mit allen anderen Aufgaben, die wir noch zu bewerkstelligen haben. Und deswegen möchte ich nur einfach als Hilfe und Anregung euch auf den Weg geben. Ein Erziehungsberater ist einfach nur ein Coach, der euch mal sagt, hey, so und so ist es vielleicht auch gut. Und ihr schafft es dann, auch mehr Zeit für euch zu haben und eure Interessen weiter zu verfolgen und vielleicht auch mal wieder mit euren Freunden einen Kaffee trinken zu gehen. Also, seid nicht zu stolz, holt euch Hilfe und lehnt euch auch mal zurück. Das tut nicht nur euch gut, sondern auch eurem Kind. Wenn euch diese Folge interessiert hat oder gefallen hat, dann schreibt mir gerne per Mail oder schreibt hier unter die Folge eure Gedanken, eure Kommentare und dann freue ich mich, von euch zu hören. Bis bald!